Kette meiner Stimme erreich dich nicht, erreich dich nicht, erreich dich nicht. Die Kette meiner Augen verletz dich nicht, verletz dich nicht, verletz dich nicht. Die Kette meiner Hände berührt dich nicht. Die Kette meiner Blicke trifft dich nicht. Isolation! Isolation! Isolation! Isolation! Isolation! Isolation! Isolation!